S2 Spielzeit. König Wamba. Ein Märchen von Erich Hackel. Vor Zeiten, als die Menschen beim Küssen noch die Augen offen hielten, zum Leuchten nur Glühwürmchen und Pechfackeln hatten und anfingen, sich von zu Hause fortzuträumen, lebte in einem Land, dessen Name mir entfallen ist, das Volk der Goten. Das war vor 1313 Jahren. Die Goten waren groß und kräftig und hatten blaue Augen, da sie oft in den Himmel starrten. Ich habe Hunger. Ich habe Durst. Bringt mir zu essen und zu trinken. Ich habe auch Hunger. Ich habe auch Hunger. Ich auch. Hunger habe ich auch. Ich habe Durst. Macht schon. Der Magen. Das ist ja nicht Hunger. Auszuhalten. Aber ein bisschen Dalli. Hunger. Hunger. Wo gibt's denn Hunger. Hunger. Hunger. Hunger. Hunger. Hunger. Alle Männer hatten Bärte. Die Jäger und der Hofdichter Teudegießel, der Graf und der Herzog. Ich bin der König. Der König. Er besaß von allen den längsten Bart. Er reichte ihm bis zu den Füßen. Und im Schlaf lachte der König, weil der Bart seine Sohlen kitzelte. Tagsüber lachte Wamba nie. Er war viel zu beschäftigt damit, eine grimmige Miene aufzusetzen und wild mit den Augen zu rollen. Könige, das sind sehr einsame Männer. Und für mich einsamen Mann schickt es sich nicht, fröhlich zu sein. Ich habe Hunger, ich will ein Bier. Bei jeder Gelegenheit und auch zwischen den Gelegenheiten schüttete sich Wamba eiskaltes Bier in die Kehle. Und das bekam ihm nicht so gut. Bei jedem Windhauch bekam er Halsweh und ein kräftiges Ziehen im rechten Bein. Besonders im Winter war es schlimm. Einmal, als der Winter kein Ende nehmen wollte, erstarrte ihnen vor den Mündern der Atem zu Eis. Und alle Goten zitterten vor Kälte. Angesichts der besonderen Kältelage wäre es ein großer Gedanke, einfach dorthin zu ziehen, wo es wärmer ist. Wir sollten endlich aufbrechen in warme Gefilde. Gefilde. Schlappschwanz, schau mich an, Teudegießel. Ich klage auch nicht über die Kälte. Und dabei habe ich als König eine besonders dünne Haut. Kein Wunder. Da Wamba zwei linke Hände hatte, die eine links, die andere rechts, fasste er keine Arbeit an. Den ganzen Tag verbrachte er im Speisesaal seines Palastes, wo tüchtig geheizt wurde. Ja, in einem anderen Land erleben wir tolle Abenteuer. Wir kränzen uns mit Ruhm und machen reiche Beute. Reich bin ich sowieso, Graf. Und Kränze sind für Gräber. Wenn wir fortzögen, brauchte ich auch meine Frau nicht mehr zu ertragen. Sie ist so spöttisch und kann es einfach nicht leiden, wenn ich abends zu lange am Gartenzaun stehe oder ihr beim Tanzen auf die Zehen trete oder beim Abtrocknen eine Tasse zerbreche. Vor einer Frau davonlaufen, Herzog. Das wäre ja noch schöner. Ich will ein Bier! Nur Tulga, der Hofarzt und Braumeister scheußlicher Arzneien, wusste, wie er den König herumkriegen konnte. Als Wamba wieder einmal über Schmerzen klagte, hatte er eine Idee. Klare Sache. Majestät leiden an Rheumatismus. Dann sieh zu, dass ich wieder gesund werde. Da hilft nur ein Ortswechsel. Viel Sonne, frische Luft. Bewegung. Papalapap, du wirst mich hier gesund machen. Und zwar schnell. Ich will tun, was in meiner Macht steht. Auf der Suche nach einem Heilmittel entdeckte Tulga an einer Lichtung zwischen hohen Tannen einen besonders prächtigen Ameisenhaufen mit eifrigen roten Waldameisen. Und als die Schmerzen des Königs so groß geworden waren, dass er heulend durch den Palast raste, in ein Kissen biss und daran ging, die Wände hochzuklettern, war Tulgas große Stunde gekommen. Nun, hast du eine Medizin gefunden? Majestät, nach den allerneuesten medizinischen Erkenntnissen schafft Ameisensäure Abhilfe bei Leibdrücken, Gliederreißen und Schluckbeschwerden. Wenn ihr also die Güte habt, an jenem Ort Platz zu nehmen, den ich in unermüdlicher Sorge um euer Wohl habe aufspüren können... Fass dich kurz her mit dem Ort. Das ist leider nicht möglich. Ich kann den Ameisenhaufen doch nicht hierher bringen. Majestät, müssen Sie sich schon selbst hinbegeben. Tulga führte König Wamba durch den Wald zur Lichtung und empfahl ihm, die Hose runterzulassen und sich mit nacktem Hintern mitten unter die Ameisen zu setzen. 3 Tage und 3 Nächte sollte der König hier ausharren. Und das soll helfen? Wenn die ärztlichen Anweisungen befolgt werden. Schon nach 3 Minuten brannte der königliche Arsch wie Feuer. Einverstanden. Ziehen wir fort. Der Sonne nach. Der Sonne nach. Dann wird mein Rheuma hoffentlich von selbst verschwinden. Die gewöhnlichen Goten machten sich ans Packen. Sie stopften Reserveunterhosen, Zahnbürste und Butterbrot in ihre Ranzen. 5 Minuten später waren sie reisefertig. Herzog, Graf und Hofdichter hatten es da viel schwerer. Sie konnten sich von dem Gerümpel nicht trennen, das sich bei ihnen zu Hause angesammelt hatte. Die Gedichtsperre. Die Baum. Ich gehe nicht ohne meine 3 Speere aus Sturmrohr und meine 2 Lanzen mit dem Knauf aus Eisenholz. Und die Armbrust nehme ich auch mit. Die ist aus dem Stamm eines Armbrustbaumes geschnitzt. Dichte über den Durst des Königs, die Frau des Herzogs, den Mut des Grafen, den Bartwuchs der Goten und das Erwachen des Frühlings müssen korrigiert, kontrolliert, sortiert, archiviert und wasserdicht verpackt werden. Das sind weit über 100 Papierrollen. Als das geschehen war, nach einer Woche, ging die Reise los. Alle waren schwer beladen. Das meiste Gepäck, das auf den Rücken eines Packpferdes geschnallt wurde, hatte der König. Die Königskrone aber wollte Wamba auch während der Reise nicht abnehmen. Ein König ohne Krone ist wie ein Schnupfen ohne Nase. Wamba warf einen letzten Blick auf seinen Palast und zerdrückte heimlich eine Träne. Guten! Mir nach! Hurra! Hurra! Voran ritt Wamba. Ihm folgte Tulga, dann kamen der Herzog, der Graf und der Hofdichter Teudegiesel. Hinter ihnen marschierten die Jäger und Soldaten. Die Frauen und Kinder blieben im Dorf zurück, winkten ihnen lange nach und waren nicht unfroh, die tapferen Gesellen davonziehen zu sehen. Endlich haben wir unsere Ruhe. Ich schlafe mich erst mal eine Woche aus. Was die Herren der Schöpfung wohl heute Abend essen werden, wenn es ihnen keiner serviert. Die Reise war beschwerlich und lang. Abends rollten sich die Goten in ihre Mäntel, wischten sich morgens den Tau aus den Bärten und zogen weiter, immer westwärts, der Sonne entgegen. Wie friedlich das Dorf ist. Kein Lärm, kein Streit, keine Angebereien. Wenn ich daran denke, dass die Männer sich ihr Essen selber besorgen müssen, gefährliche Abenteuer erleben und schwitzen vor lauter Anstrengung. Dann verlieren sie jedenfalls ihre feisten Bäuche und dicken Hintern. Oh. marschierten indes durch wild zerklüftete Schluchten und über kahle Hochebenen, wateten durch Sümpfe, kamen an ein salziges Wasser, bauten in mühseliger Arbeit ein Schiff. 69 Tage lang fuhren sie übers Wasser, die Hemden des Herzogs als Segel gehisst, ehe sie Land sahen. Sie ernährten sich von Kräutern, Wurzeln und unbekannten Früchten, vom Fleisch der Büffel und Bären, die sie mit Lanze und Armbrust erlegten. Sie schleppten sich in sengender Hitze und klirrender Kälte durch Wüsten und Gebirge. Sie ruhten nicht und rasteten nicht, immer westwärts, der Sonne nach. Dieser ewige Bärenbrand bringt ihn zum Hals raus. Kannst du nicht mal ein Rebhühnchen schießen mit deiner Armbrust? Siehst du hier welche, du ausgeleierter Schnabelschuh? Wenn wir die Sonne nicht bald einholen, werde ich sauer. Aber wie? Ein verwunschenes Reich durchquerten sie, in dem sogar die Tiere fremde Laute von sich gaben. Die Katzen miauten, miau, miau. Der Kuckuck rief, kakko, kakko. Die Hähne krähten, kokoroko. Und hochmütigen Reittieren begegneten sie, die größer waren als Wambas Pferd und zwei Buckel hatten, einen zum Reiten und den anderen zum Ausruhen. In einem Fluss, der so schmal war, dass er nur ein Ufer hatte, schwammen Fische, die so scheu waren, dass sie sich hinter ihren eigenen Schuppen versteckten. Und über die Wiesen liefen Hasen so schnell, dass man sie sofort vergaß, wenn man sie gesehen hatte. Aber selbst hier gefiel es den Goten nur einen Nachmittag lang. Reisen bildet, heißt es. Aber wie soll man sich bei dieser Hetze bilden? Ich kann nicht mehr. Eine Rast von Zeit zu Zeit, wohl dosiert, wohlgemerkt, könnte in der Tat nicht schaden, Majestät. Zuerst komme ich, dann noch mal ich, dann eine Weile gar nichts. Und dann können wir über eine Bildungsrast nachdenken. Weiter! Und sie zogen weiter und stießen auf einen Pfad, der steil bergan führte. Sie trafen keine Menschenseele. Nur einmal in der Ferne sahen sie einen Schafhirten. Sein Hund verbellte die Goten und hätte um ein Haar den Grafen gebissen, der mit Steinen nach ihm warf. Halt! Alle anhalten! Sie hatten den Gipfel erreicht. Vor sich sahen sie tief unter ihnen ein Land mit grünen Wiesen und der blauen Windung eines Flusses, mit Bäumen, deren Blätter silbern flimmerten und Äcker aus rötlich-brauner Erde. Und über allem glänzte die Sonne, die milde, wohlige Strahlen aussendete. Da gefällt mir's. Da unten wollen wir bleiben. Jetzt auch noch darunter. Das darf doch nicht wahr sein. Ich kann nicht mehr. Meine Füße! König Wamba lag vornübergebeugt, mit wundgerittenem Hintern auf seinem Pferd. Neben ihm humpelte Tulga, ein Taschentuch auf seinem Kopf verknotet. Teudegiesel hielt sich am Schwanz des Pferdes fest und der Graf stützte sich auf seine Lanze. Der Herzog musste von zwei anderen Goten getragen werden, da er viel zu enge Schuhe trug. Ein Dorf? Da vorne, seht doch nur, ein Dorf! Achtung! Kerzen gerade, Haltung! Gleich Schnitt! Ein Lied, zwei, drei, vier, Marsch! La la la la la la la la la. Seltsam vertraut erschien den Goten das Dorf, aber sie konnten sich nicht erinnern, woher sie es kannten. So lange waren sie unterwegs gewesen, dass alle Finger an allen Händen nicht ausreichten, die Tage der Reise zu zählen. Und irgendwann hatten sie auch vergessen, wo sie früher gelebt hatten. Achtung! Aufstellung nehmen! Präsentiert! Das ist ein starkes Stück. Die schlafen am helllichten Tag. Hey, da! Holla! Ist da jemand? Wir schläft denn da? Aufstehen! Aufstehen! Los, aufstehen! Langsam kam Leben in das Dorf. Die Bewohner freuten sich über den unerwarteten Besuch und einige machten sich daran, für die Reisenden Essen zu kochen. Wieder andere brachten ihnen Krüge mit Wein und Wasser. Potzblitz? Gibt es hier keine Bärte? Ich sehe nur glatte Gesichter. Das sind schon noch Frauen und Kinder. Seht nur, diese vollen Lippen, rot wie Blut. Und diese nackten Wangen mit den verführerischen Grübchen. Hey, schöne Frau, wie heißt du denn? Bella. Die Frauen waren vom Aussehen der Fremden nicht minder verblüfft und bestaunten deren Bärte. Gott schenkt dem einen Bart, der kein Kinn hat. Vor langer Zeit waren ihre Männer fortgezogen. Und da die Frauen ihnen keine Tränen nachgeweint hatten, hatte es nicht lange gedauert, bis sie ihr früheres Leben an der Seite der Männer vergessen hatten. Hört mal, ihr Bartlosen! Ich habe beschlossen, dass ich und meine Untertanen uns hier niederlassen wollen. Zuerst brauchen wir ein großes Haus und weiche Betten. Denn wir sind müde und... Das kümmerte die Frauen nicht weiter. Sie gaben ihnen weiche und duftende Strohsäcke, sodass die Fremden tief und traumlos schliefen. Sie schliefen einen Tag und eine Woche und noch eine Woche und noch eine dritte dazu und ließen sich von den Frauen bedienen und taten rein gar nichts. An ihrer Stelle wäre ich auch froh, wenn ich nicht sofort arbeiten müsste. Selbst Tulga, der früher unermüdlich nach frischen Heilkräutern gefahndet hatte, rührte keinen Finger. Ich will mir doch keinen Hitzschlag holen. Wozu sind denn die Frauen? Ja. Für Wamba verstand es sich von selbst, dass er bedient wurde. Er saß in einem komfortablen Liegestuhl und verscheuchte mit seinem Zepter die Fliegen. Teudegiesel hockte neben ihm am Boden und polierte die Königskrone. Als ein Mädchen mit Brennholz beladen vorüberlief, winkte Wamba sie heran. Hey, du da! Ich möchte euren König sprechen. König? Was ist denn das? Was? Ihr habt keinen König? Und ich hatte mich so gefreut auf ein Gespräch mit einem Kollegen. Ist das ein König? Das ist kein König, das ist ein Esel. Das vielleicht? Das ist ein Gockel und kein König. Oder das? Das ist ein Kürbis. Tina fragte alle anderen im Dorf. Doch keine der Frauen konnte sich erinnern, das Wort je gehört zu haben. Wir kennen keinen König. Kein König. Wir haben keinen König. Kein König. Das ist unerhört. Aber einen Herzog werdet ihr doch haben. Nein. Wer gibt denn hier die Befehle? Wie? Befehle? Gut, dass wir gekommen sind. Jetzt bekommt ihr endlich einen König. In meiner übergroßen Güte ernenne ich euch hiermit zu meinen Untertanen. Den Frauen gefiel das gar nicht. Sie waren zufrieden mit ihrem bisherigen Leben und sahen keinen Anlass, es zu ändern. Das tut nichts zur Sache. Ihr seid meine Untertanen und müsst uns Goten dienen. Und warum? Weil Teute Giesel, erklär du's ihnen. Ihr müsst uns bedienen. Weil ihr keine Bärte habt. Das ist nämlich so, die Herren haben Bärte und die Diener sind bartlos. Die Frauen strichen sich übers glatte Kinn. Keiner war je ein Bart gewachsen, wenn man von den drei Borsten absah, die auf Saldubas Warze sprossen. Sie steckten die Köpfe zusammen. Dann müssen wir wohl gehorchen. Es wird schon nicht so schlimm werden. Wir werden es schon schaffen. Ja. Anfangs schienen sie recht zu behalten. Den Frauen blieb es zwar nicht erspart, dreimal täglich für die Goten zu kochen, aber im Übrigen konnten sie tun und lassen, wonach ihnen der Sinn stand. Aber lange ging das nicht gut. Immer Ziegenbraten. Ich will Wildschwein. Als Hors d'oeuvre wünsche ich heute Gänsestopfleber zu speisen. Und ich eine gebratene Taube. Was heißt eine? Drei Tauben will ich. Und Fisch. Ohne Gräten. Ja, ja. Und Datteln ohne Kerne. Die Frauen kamen mit der Arbeit nicht nach. Es wurde schlimmer und schlimmer. Also, Untertan, innen, ich brauche einen richtigen Königspalast. Den sollt ihr mir bauen. Einen Palast mit schweren Eichentüren, einer kühlen Diele, gemütlichem Plumpsklo und eleganter Freitreppe. Bella, Schneiderin, ich brauche 6 Jacken, 5 Hemden und 4 Halskrausen aus geripptem Taft, 3 Hosen, 2 Paar Lederpantoffeln und ein geblümtes Nachthemd. Echte Elefantenhaut für meine Gedichte. Bitte eine Steinschleuder. So ist das nun mal. Wer keinen Bart hat, muss hart arbeiten. Eines Morgens ging Tina waschen. Sie hatte Onoba, der hübschen Müllerin, bei der Arbeit geholfen und jetzt waren Gesicht und Hände weiß bestäubt von Mehl. Als sie sich über den Brunnen beugte, sah Tina ihr Spiegelbild im Wasser. Stupsnase, Grübchen am Kinn, auf der Stirn ein Muttermal. Die Haare fielen nach vorn über ihre Wangen und es sah so aus, als hätte sie einen Bart. Wahnsinn! Ich glaube, ich habe die tollste Idee meines Lebens. Tina lief schnurstracks zur Windmühle, um Onoba in ihr Geheimnis einzuweihen. Und Onoba erzählte es der Schneiderin und die flüsterte es Salduba ins Ohr. Und am Abend wussten alle Frauen und Kinder Bescheid. Wir schneiden uns die Haare und sammeln sie, aber nur die Spitzen, damit die Goten nichts merken. Und dann knüpfen wir uns Bärte. Bärte? Auf den dummen, roten Gesichter freue ich mich jetzt schon. Nach ein paar Wochen war es soweit. Der Herzog wachte eines Morgens auf. Er war gut gelaunt, hatte er doch von sich selbst geträumt und wollte frühstücken. Als er den Speisesaal betrat, verflog seine gute Laune. Bella! Du Schlampe, es ist ja noch nicht vom Dinner abgeräumt. Bella, wo bist du? Bella hockte neben dem Brunnen, hörte den Herzog rufen und kümmerte sich nicht darum. Auf Zehenspitzen trippelte der Herzog auf sie zu. Na, warte. Hier will ich die Flausen schon austreiben. Sitzt da gemütlich auf der Wiese und lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen, während ich auf mein Frühstück warte. Guten Morgen, mein Lieber. Mach den Mund zu, Herzog, es zieht. Ja, aber... Wie du siehst, ist mir ein Bart gewachsen. Jetzt bin ich auch ein Herr. Himmelkreuz, Blitz, Donner, Wetter. Majestät! Majestät! Meuterei, Befehlsverweigerung? Oder sind Sie geflohen? Schlimmer. Schlimmer? Sie haben Bärte. Bärte? Ja, Bärte. Abends feierten die Frauen ihre wiedergewonnene Freiheit. Salduba, die weißhaarige Alte, spielte auf der Fiedel zum Tanz auf. Dann rückten sie die Tische im Gemeindehaus zu einer langen Tafel zusammen und schmausten, was Onoba gekocht hatte. Hammelfleisch, Wackelpudding und Melonen. Ein Hoch auf unsere Tina. So ein schlaues Mädchen. Ach, das war doch reiner Zufall. Keine falsche Bescheidenheit. Ohne dich müsste ich jetzt die Schuhe des Herzogs putzen. Beim Essen sind die Bärte aber sehr unbequem. Sie jucken höllisch. Wir nehmen sie beim Essen einfach ab, oder? Sie halfen einander aus den Bärten und hängten sie über Stuhllehnen. Dann machten sie sich wieder über die gebratenen Tauben her. Währenddessen hockten die Goten vergrämt in ihrem Haus. König Wamba begann, die Arbeit zu verteilen. Ich bin euer König. Das ist schon mal klar. Ich regiere. Deute Giesel kocht. Ein Dichter kocht nicht. Kochen macht das Dichten sauer. Scher dich zum Teufel, du blöder Dichterhammel. Oh, hat da jemand Hammel gesagt? Oh. Oh. Riecht ihr das auch, Graf? Den Bratenduft? Hast du was gesagt? Das ist mein Magen. Teudegiesel stand auf und schlurfte zur Tür. Draußen hob er die Nase. Fast gegen seinen Willen folgten seine Füße dem Bratengeruch. Mit meinem Schnurr. Misch ich mich einfach unter die anderen Bartträger? Die Frauen beachteten ihn nicht, als er in den Saal schlich. Teudegiesel wollte gerade zu essen anfangen, als er in die Runde sah. Alle Frauen saßen bartlos wie eh und je auf ihren Stühlen. Der Hofdichter erstarrte. Dann schlich er sich davon und trabte zurück ins Gotenhaus, wo er alles sofort erzählte. Das wird eine schöne Überraschung für Sie. Morgen früh. Aufstehen, ihr Faulpelze! Los, auf! Aufstehen, los, auf! Hastig banden sich die Frauen ihre Bärte um und öffneten die Türen. An die Arbeit! Frühstück machen! Palast bauen! Aber Dalli, Dalli, Dalli! Wieso? Habt ihr vergessen, dass uns Bärte gewachsen sind? Gewachsen? Dreimal kurz gelacht. Runter mit euren Handbesen. Die gehen nicht runter. Die sind angewachsen. Was du nicht sagst. Die sind echt. Das werden wir gleich Au. Sehen. Oh. Ihr habt geglaubt, ihr könnt uns für dumm verkaufen. Aber dazu müsst ihr früh aufstehen. Und jetzt an die Arbeit. Der Palast muss bald fertig sein. Dalli, Dalli, Dalli. Dalli, Dalli, Dalli. Wamba war zufrieden. Das ganze Dorf unterwarf sich seinen Befehlen. Außerdem war sein Gliederreißen deutlich besser geworden. Die Luftveränderung hat mir gut getan. Aber unsere Frauen und Kinder sehen immer schlechter aus. Eine neue Krone, das ist es. Ich will eine neue Krone. Die alte ist wirklich zu schäbig. Eine Krone aus purem Gold. Oh ja, aus purem Gold. Gold? Wir haben kein Gold. Er glaubte den Frauen nicht und ließ alle Häuser durchsuchen. Aber die Goten fanden kein Körnchen. Die Frauen hatten sich nie viel aus Gold gemacht. Gold kann man nicht essen, man kann es nicht anziehen und mit Gold kann man sich nicht zudecken. Außerdem glänzt es so stark, dass die Augen schmerzen. Alles Lügen! Gold bringt die Augen zum Leuchten und es rückt den, der es hat, erst ins rechte Licht. Ich erteile euch hiermit den königlichen Befehl, Gold herbeizuschaffen Und wenn ich binnen einer Woche keine neue Goldkrone habe, stecke ich dich ins Gefängnis. Das ist auch nicht schlimmer als dir, jeden Tag die Füße zu waschen und den Bart zu flechten. Die Frauen machten sich auf die Suche. Sie wuschen die Steine im Fluss und hackten ein Loch in den Felsen. Inzwischen schrieb Teute Giesel bereits an einem Gedicht über die neue Krone des Königs. Aber die Frauen fanden kein Gold. Ihr habt euch meine Zuneigung verscherzt, ihr Zimtschicken. Ihr habt meine Geduld missbraucht, ihr Spinatwachteln. Hey! Jetzt ist er völlig abgedreht. Nimm das Maul nicht so voll. Schmeiß diese Bella ins Gefängnis. Das Gefängnis war der Hühnerstall auf der Rückseite des Gemeindehauses. Auf dem gestampften Lehmboden lag ein Brett, auf dem durfte die Gefangene schlafen. Auf den Stangen über ihr hockten nachts die Hühner, die tagsüber frei herumliefen. Bella aber musste die ganze Zeit im Verschlag sitzen. Wenn ich lange hier sitze, lege ich eines Tages noch ein Ei. Oder ich fange an zu gackern. Oh, du Arme, was können wir bloß tun? Nur keine Aufregung. Kommt Zeit, kommt Rat. Fragt sich nur, wann. Ja, wann? Die Frauen verzweifelten. Am liebsten würde ich sie alle einsperren, diese Heulsusen und Jammertrinen. Ich rate davon ab. Wer soll uns dann bedienen? Eine Gefangene ist genug zur Abschreckung. Das leuchtete dem König ein. Zufrieden rief er nach Tina, die seit einiger Zeit als persönliche Bartträgerin des Königs dienen musste. Los, frisiere meinen Bart. Er wird immer länger und struppiger. Wie sieht das aus? Ich bin schließlich der König. Tina blieb mit dem Kamm in seinem verfilzten Bart hängen und riss daran, dass ihm Hören und Sehen verging. Oh, zum Teufel, pass doch auf! Teure Giesel! Majestät! Mein Abendgedicht! Gut gereimt und frisch gesprochen. Auch das noch! Zum Davonlaufen! Zum Davonlaufen! Ruhe! Was versteht ihr schon von Dichtung? Ohne Bart keine Kunst! Erhabener König, ich schätze euch, ich will's verraten, mehr als den besten Sonntagsbraten. Der guten Stolz seid ihr auf Erden, glücklich, gesund, ohne Beschwerden. Der lange Bart, der ewig währt, ist in der ganzen Welt geehrt. Nun ist das alles. Nur eine Strophe. Majestät, gut Ding braucht Weile für ein langes Gedicht. War der Tag zu kurz? Der Tag zu kurz. Der Tag zu kurz? Natürlich! Der Tag zu kurz. Der Tod zu lang. Der Wurm zu kurz. Der Strick zu lang. Das Bein zu kurz. Der Hals zu lang, das Kind zu kurz, der Mann zu lang, der Schlaf zu kurz, der Traum zu lang, des Königs Bart, er liebe hoch, hoch, hoch, hoch, hoch, hoch, hoch, hoch, hoch, hoch, hoch, hoch. 7 mal 7 Wochen gingen vorüber. Die Frauen schufteten wie bisher. Manchmal wünschten sie sich einfach abzuhauen, nachts heimlich. Aber ihr Stolz verbot es ihnen. Auch fehlte es ihnen an Kraft, anderswo ihr Leben neu zu beginnen. Hin und wieder versammelten sie sich abends am Fluss. Oh, wisst ihr noch, wie das damals war, ehe die Goten ins Dorf gekommen waren? Das tut weh. Besser, wir vergessen es. Du hast recht. Ohne Bart sind wir schwach. Warum noch länger daran denken? Lasst uns lieber einen tüchtigen Schluck Wein trinken. Was Was wäre, wenn die Goten keinen Bart hätten? Keinen Bart hätten? Ja, was wäre, wenn sie keinen Bart hätten? Oh, das wäre doch eine Sache. Das wäre toll. Dann wird keiner mehr bedient. Ja. Ein Riesending. Das wäre wie früher. Ja. Aber die Guten haben nun mal Wolle im Gesicht. Und wenn wir sie davon erlösen? Wie stellst du dir das vor? Die sind doch viel stärker als wir. Wir müssen es heimlich machen, wenn sie schlafen. Gleich jetzt, noch heute Nacht. Aber die anderen waren schwer zu begeistern. Erst als Tina drohte, die Sache allein zu erledigen, fassten sie sich ein Herz. Und während sie zurück ins Dorf gingen, wuchs allmählich ihr Mut. Sie rafften Messer und Scheren zusammen und liefen damit zum Haus der Scherenschleiferin. Malaka hatte die Tür verriegelt und schlief sehr tief. Malaka, mach auf! Hey, mach doch auf! Malaka! Malaka war wie taub. Da hob die Müllerin Tina hoch und das Mädchen kletterte durch die Luke. Es war stockdunkel. Und so kam es, dass Tina beim Sprung ins Zimmer am Fußende von Malakas Bett landete. Wie? Wo? Was? Sei doch still! Ich bin's, Tina! Aufwachen, aber ein bisschen plötzlich. Es dauerte noch eine Weile, bis Malaka richtig wach war. Tina ließ die anderen herein. Bald surrte der Schleifstein. Flink quetzte Malaka alle Scheren und Messer, die ihr die anderen reichten. Als erstes wollen wir Bella aus dem Gefängnis befreien. Der Wächter vor dem Hühnerstall schlief. Er hatte lange gegähnt und dabei den Mund riesenweit aufgesperrt wie ein hungriger Löwe und seine Augen waren klein wie Nadelköpfe geworden. Gegen Mitternacht war er dann im Stehen eingeschlafen. Bella! Was ist? Wir wollen dich hier rausholen. Das ist doch Unsinn! Die Goten werden mich wieder einsperren und euch werden sie bestrafen. Nichts werden sie. Lass das nur unsere Sorge sein. Onoba nahm dem Wächter den Schlüssel weg, schloss den Hühnerstall auf und holte Bella heraus. Am Horizont zeigte sich schon das Grau des anbrechenden Tages. Es war keine Zeit zu verlieren. Die Frauen stemmten das schwere Tor auf, eilten durch die Eingangshalle und huschten in die Schlafzimmer, wo die Männer die Tonleiter rauf und runter schnarchten. Wird sich freuen. Mir ist jeder Bart recht. Ich will den Bart des Königs. Wamba schlief auf 33 Matratzen. So viele Untertanen hatte er. Und er hielt sich über alle erhaben. Er lag weit oben, knapp unter der Zimmerdecke. Abends mussten ihm 4 von seinen Männern die Gotenleiter machen. Und morgens sprang der König in ein Tuch, das die 4 Goten aufspannten und festhielten. Mist! Wie komme ich da hoch? Sie überlegte, kratzte sich am Kopf. Und da sah sie den lang herunterhängenden Bart des Königs. Sie überlegte nicht lange, stopfte Seife und Rasierpinsel in die Tasche, steckte das Rasiermesser in den Gürtel, nahm die Schere zwischen die Zähne und turnte am Bart des Königs nach oben. Jetzt ist es soweit. Dir werde ich nicht mehr den Bart kämmen. Und sie schnitt ab, was abzuschneiden war. Gut 5 Kilo Bart. Der König schlief immer noch. Maunzte gelegentlich auf, musste 3-mal niesen, weil ihm Seifenschaum die Nasenlöcher verklebte. Der Bart lag jetzt unten. Und Tina saß oben und fand keinen Abstieg mehr. Guten Morgen. Gut geschlafen? Ich träume wohl noch immer. Hey. Was machst du in meinem Bett? Reg dich ab. Ich stutze dir die Zehennägel. Wie bist du hierher gekommen? Ich bin an deinen Bart heraufgeklettert. Was? An meinem Bart! Wamba griff nach seinem Bart, aber er griff ins Leere. Vergaß, dass er auf 33 Matratzen lag, sprang hoch und krachte gegen die Zimmerdecke. Halb benommen fiel er auf das Bett zurück. Wo ist mein Bart? Was hast du mit meinem Bart angestellt? Schau doch runter! Wamba beugte sich über den Bettrand. Als er den Bart unten liegen sah, schlug er die Hände über dem Kopf zusammen, bekam Übergewicht, ruderte hilflos durch die Luft und prallte auf den Fußboden. Durch das Poltern erwachten die anderen Goten. Oje, das war im Schlafzimmer von Majestät. Nichts wie hin. Aber wir können doch nicht so einfach da rein. In einem Notfall. Der Graf nahm sich ein Herz und öffnete die Tür einen Spalt breit. Und er sah einen, der lag auf dem Haarhaufen und rieb sich den Hintern. Wer bist du? Was hast du im Gemach unseres Königs zu suchen? Sprich! Was fällt dir ein? Ich bin euer König. Standgestanden. Majestät, ihr habt ja eine Glatze am Kinn. Halt's Maul! Schau dich lieber selbst an! Wieso? Was ist denn mit meinem... Oh Gott! Lächerlich siehst du aus, ohne Haare im Gesicht. Du bist... Was? Ich? Wo? Ja, ich bin ja ganz nackt am Kinn. Aber dir geht's auch nicht besser. Das gibt Stoff für ein neues Gedicht. Was heißt hier Gedicht? Das gibt ja die ganzen Roman. Majestät! Die Gefangene ist entkommen. Der Hühnerstallwächter blickte auf den Matratzenturm, da er annahm, dass der König noch schlief. Aber dort oben saß nur Tina. Hier bin ich, du Esel. Aber Majestät, euer Bart. Der ist ab. Deiner übrigens auch, falls du es noch nicht gemerkt haben solltest. Oh. Ohne Bart kein Herr. Jetzt müsst ihr euch selbst bedienen. Da machten die Goten dumme Gesichter. Das dümmste Gesicht machte Wamba. Tina hatte recht. Daran gab's nichts zu rütteln. So, und jetzt wird gefeiert. Aber kräftig. Unoba, hol die Flaschen aus dem Keller. Und die Fremden sind natürlich eingeladen. Unoba, du kochst uns ein köstliches Mahl. Und Salduba spielt auf der Fiedel. Ja? Ja. Sie tanzten den ganzen Tag und die Nacht und den nächsten Vormittag. Und die Goten blieben. Denn da waren die rosigen Wangen der Frauen, ihre vollen Lippen, die verführerischen Grübchen. Und die heimliche Hoffnung, dass ihnen bald wieder ein Bart wachsen würde. Die Kräuter helfen doch überhaupt nicht, Dulga. Es ist nur eine Frage der Zeit. Jetzt nehmen wir Honig und Hühnerdreck. Das geht nicht von heute auf morgen. Es dauerte und dauerte. Und schon ein Monat war vergangen. Na, was ist nun, Dulga? Ich höre den Bart ja schon wachsen. Das ist aber ein gravierender Hörfehler. Keinem wuchs auch nur ein einziger Bartstoppel. Und mit der Zeit vergaßen die Goten, dass sie einst Bärte getragen hatten. So wird es zumindest erzählt. Sie hörten König Wamba. Ein Märchen von Erich Hackel. Hörspielbearbeitung Klaus Schmitz. König Wamba, Franz Josef Steffens. Teute Gisel Schautzwerz. Der Graf Peter Fricke. Der Herzog Rolf Schuld. Tulga Michael Habeck. Der Wächter Georg Scharek. Bella Cornelia Boje. Onoba Marianne Lochert. Salduba Grete Wurm. Malaka Doris Wolters. Tina Helena Rüegg. Die Erzählerin war Margot Leonard. Ton und Schnitt Maximilian Federhofer und Regine Schneider. Regieassistenz Klaus Lübkes. Musik Peter Zwetkow, Regie Hans-Gerd Krogmann. Produktion Südwestfunk 1993. Dramaturgie Ursula Ruppel.